Wieder einmal erlebte Waldzell, das Spielerdorf und die Elite die Genugtuung einer glänzenden und hochgestimmten Festzeit. Ja, das Jahresspiel war seit langem nicht mehr ein solches Ereignis gewesen wie diesmal, wo der jüngste und meist besprochene Magister sich zum ersten Mal vor aller Öffentlichkeit zeigen und bewähren sollte. Lautlos, unnahbar, ganz hohe Priester, weiß und golden gekleidete Leitfigur auf dem feierlichen Schachbrett der Symbole, zelebrierte der Magister sein und seines Freundes Tegularius Werk. Ruhe, Kraft und Würde ausstrahlend, keinem profanen Anruf erreichbar, erschien er im Festsaal inmitten seiner vielen Ministranten, eröffnete Akt um Akt seines Spiels mit den rituellen Gebärden, schrieb zierlich mit leuchtendem Goldgriffel Zeichen um Zeichen auf die kleine Tafel, vor welcher er stand, und alsbald erschienen dieselben Zeichen in der Spielschiffernschrift, 100-mal vergrößert, auf der Riesentafel der hinteren Saalwand, wurden von 1000 flüsternden Stimmen nachbuchstabiert, von den Sprechern laut ausgerufen, von den Fernmeldern ins Land und in die Welt hinaus entsendet. Und als er am Ende des ersten Aktes die den Akt resümierende Formel auf die Tafel beschwor, war alles, wie es viele Male gewesen war, und doch war alles herzbewegend und neu. Es war eine hohe Feier. Auch die Abgesandten von draußen spürten und bekundeten es. Und mancher Neuling wurde in diesen Tagen auf immer für das Glasperlenspiel gewonnen. Merkwürdig aber klangen die Worte, mit denen Josef Knecht nach Beendigung des 10-tägigen Festes seinem Freunde Tegularius gegenüber sein Erlebnis zusammenfasste. Wir können zufrieden sein. Ja, Kastalien und das Glasperlenspiel sind wunderbare Dinge, etwas nahezu Vollkommenes sind sie. Nur sind sie es vielleicht allzu sehr, sind allzu schön. Sie sind so schön, dass man sie kaum betrachten kann, ohne für sie zu fürchten. Man denkt nicht gerne daran, dass sie, wie alles, einmal wieder vergehen sollen. Und doch muss man daran denken. Dieses uns überlieferte Wort nötigt uns, sich dem heikelsten und geheimnisvollsten Teil von Knechts Leben zu nähern, und die Zweiheit oder Polarität in des verehrten Meisters Wesen und Leben zu erkennen und aufzuzeigen. Diese Spaltung, oder besser, diese unaufhörlich pulsierende Polarität in Knecht selbst. Das ist umso notwendiger, weil seine Amtsführung ein ganz ungewöhnliches und aufsehenerregendes, ja für das Empfinden mancher Beurteiler skandalisierendes Ende nahm, und es sich dabei nicht etwa um einen Zufall oder Unglücksfall handelte, sondern dieses Ende sich völlig folgerichtig ergab. Knecht ist ein großer und vorbildlicher Verwalter und Repräsentant seines hohen Amtes gewesen, ein Glasperlenspielmeister ohne Tadel. Aber er sah und fühlte den Glanz Kastaliens, dem er diente, als eine gefährdete und schwindende Größe. Er lebte in ihm nicht ahnungslos und bedenkenlos mit, wie die große Mehrzahl seiner Mitkastalier, sondern wusste um seine Herkunft und seine Geschichte, empfand es als ein geschichtliches Wesen, der Zeit unterworfen und von ihrer mitleidlosen Gewalt umspült und erschüttert. Der Mann, der an einem der strahlendsten Tage seines Lebens, am Ende seines ersten Festspieles, nach einer ungewöhnlich geglückten und eindrucksvollen Kundgebung des kastalischen Geistes gesagt hat: Man denkt nicht gerne daran, dass Kastalien und das Glasperlenspiel einmal wieder vergehen sollen. Und doch muss man daran denken. Dieser Mann hat von früh an, auch als er längst noch kein Eingeweihter der Historie war, ein Weltgefühl in sich getragen, dem die Vergänglichkeit alles Gewordenen und die Problematik alles vom Menschengeist Geschaffenen vertraut war. Trotz des ersten schweren Amtsjahrs stattete Knecht dem greisen Altmusikmeister einen weiteren Besuch ab. Der ehrwürdige Alte, dessen Kräfte jetzt sichtlich zur Neige gingen und der sich des Gebrauchs der Rede längst völlig entwöhnt hatte, verharrte in seinem Zustand heiterer Sammlung bis zuletzt. Der Altmagister war nicht krank. Und sein Tod war nicht eigentlich ein Sterben, es war eine fortschreitende Entstofflichung, ein Schwinden der leiblichen Substanz und der leiblichen Funktionen, während das Leben sich immer ausschließlicher im Blick der Augen und dem leisen Strahlen des einsinkenden Greisengesichtes sammelte. Nur wenigen, wenn sie gesammelt den kleinen Raum betraten, darin der Altmeister in seinem Lehnstuhl saß, gelang der Eintritt in diesen sanften Glanz des Entwerdens, das Mitfühlen der wortlos gewordenen Vollendung. Wie im Bereiche unsichtbarer Strahlen weilten sie für kurze, beglückende Augenblicke in der kristallenen Sphäre dieser Seele, unirdischer Musik teilhaftig, und kehrten dann mit geklärten und gestärkten Herzen in ihren Tag zurück, wie von einem hohen Berggipfel. Es kam der Tag, an welchem Knecht die Nachricht von seinem Tode erhielt. Eilig reiste er hin und fand den sanft Entschlafenen auf seinem Lager liegend, das kleine Gesicht hingeschwunden und eingesunken zu einer stillen Rune und Arabeske, einer magischen Figur, nicht mehr zu lesen und doch wie von Lächeln und vollendetem Glück erzählend.